Wie ist es dazu gekommen, dass wir zu so ungewöhnlicher Stunde an so ungewöhnlichem Orte uns heute versammeln? Die 80. Sitzung war zum 26. August mit wichtigen, dringenden Angelegenheiten einberufen worden. Der Ältestenrat entschied, dass die Sitzung vertagt werden müsse, weil Demonstranten das neue Stadthaus bestürmten. Der Wille der Stadtverordneten, trotz solcher Schwierigkeiten, ihre Arbeit in Erfüllung ihrer Pflicht, ihres übertragenen Mandats fortzusetzen, zeigte sich darin, dass wir sofort zum 27. August eine neue Stadtverordnetenversammlung im neuen Stadthaus einberufen haben. Ich war leider gezwungen, diese Sitzung, die mit 15 Minuten Dauer die kürzeste aller 80 Sitzungen war, wieder zu vertagen, weil erneut Demonstranten das Stadthaus bestürmten. Ich habe in dieser Sitzung feststellen müssen, dass leider die Polizei im sowjetischen Sektor nicht in der Lage oder nicht gewillt war, die Stadtverordnetenversammlung zu schützen. Ich habe deshalb mir die Freiheit herausgenommen, am selben Tage an den zuständigen Kommandanten des sowjetischen Sektors, Herrn General Kutkov, die Bitte zu richten, das mit 3/4 Mehrheit von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Gesetz über die Befriedung des neuen Stadthauses doch künftig zu beachten, dadurch zu beachten, dass die ihm unterstellten Dienststellen angewiesen würden, eine noch näher festzulegende Bannmeile zu respektieren, innerhalb dieser Bannmeile keine Demonstrationen zu gestatten. Herr General Kutikow hat zwar meinem Wunsch entsprechend noch am selben Abend geantwortet, aber in seiner Antwort eine Reihe von Fragen gestellt, die ich sofort wiederum beantwortet habe, ohne nunmehr bis heute einen endgültigen Bescheid bekommen zu haben. Denn der Empfang der Betriebsräte, Betriebsdelegationen bei Herrn General Kutkow, über den von der SED-Presse berichtet worden ist, kann von mir nicht als Antwort angesehen werden. Es mag sein, dass einige Betriebsdelegationen, die vielleicht nach den Angaben der SED-Presse 100.000 Arbeiter und Angestellten vertreten, den Wunsch haben, unmittelbar vor dem Stadthaus zu demonstrieren, um ihre Abneigung gegen die Politik der Mehrheit der Stadtverordnetenversammlung zum Ausdruck zu bringen. Aber ebenso sicher ist, dass mehr als 1 Million Wähler in Berlin das nicht wünscht, sondern Vertrauen zur Stadtverordnetenversammlung hat und von ihr nichts anderes erwartet, als dass sie ihre Arbeit und ihre Pflicht tut. Es sind vielfach in allen Parteien mit Ausnahme der SED Wünsche zum Ausdruck gebracht worden, dass wir nicht mehr im neuen Stadthaus tagen sollten. Ich weiß, dass diese Wünsche nicht von der Sorge um die einzelne Person des Stadtverordneten getragen sind, sondern in Sorge um Würde und Ansehen eines Parlaments. Es ist unmöglich, dass 100 Mann im Hause fruchtbare Arbeit leisten, wenn Tausende, Zehntausende oder nach der Presse sogar Hunderttausende draußen stürmen und lärmen. Wer ein Parlament unter Druck setzt, verletzt die Grundgesetze der Demokratie und stellt sich außerhalb der Verfassung. Heute Morgen, kurz nach 8:30, wie ich zum ersten Mal im neuen Stadthaus war, zeigten sich bereits die ersten Ansammlungen. Vielleicht waren es Neugierige, Interessierte. Niemand wird gegen dieses Interesse an der öffentlichen Tätigkeit der Stadtverordneten etwas sagen. Aber das Interesse und die Neugierde darf doch nicht so weit gehen, dass die Arbeitsmöglichkeit dadurch erdrückt wird. Und es waren doch gelenkte, die von Fernkräften dirigierte Kräfte, die da durch Lastwagen mit Transparenten um 10 Uhr dann den Platz vor dem Stadthaus füllten. Als in einer kurzen Besprechung mit mehreren Stadtorten außerhalb des Hauses gegen 12 Uhr wieder zum Stadthaus kamen, musste ich feststellen, dass mehrere Stadtorten nicht mehr in der Lage waren, das neue Stadthaus zu betreten. Musste feststellen, dass die Polizei nicht in der Lage war, den Eingang zu schützen. Es wurde gerade, wie ich vorbeiging, das Fenster im Haupteingang eingeschlagen. Ich habe den Hintereingang benutzt und kam gerade auf das dritte Stockwerk des neuen Stadthauses, als die Menge, die irgendwie Eingang unerlaubterweise im Stadthaus gefunden hatte, in den Sitzungssaal drang. Es war auf dem Korridor überhaupt kein Verkehr mehr möglich. Ich habe eine halbe Stunde diese Vorgänge beobachtet und die Demonstranten auch auf der Straße beobachtet. Ich glaube, alle Damen und Herren, die sich zu dieser Stunde im Hause befunden haben, waren und sind mit mir der Überzeugung, dass unter solchen Umständen eine Tagung im neuen Stadthaus unmöglich war. Es wäre ein falsches Unterfangen gewesen, den Versuch zu machen, dort zu tagen, ganz abgesehen davon, dass vermutlich die Mehrzahl der Stadtorten noch gar nicht im Stadthaus war.